Erster im Monat Abib feiert ihr das Passafest für Gott. Gott hat euch in dieser Nacht aus Ägypten geführt. Zweiter, ihr sollt Schafe und Rinder opfern. Das ist für Gott, an dem Ort, den er wählt. Dritter, ist kein Brot mit Sauerteig. Ist 7 Tage lang ungesäuertes Brot. Ihr habt Ägypten schnell verlassen. Denkt immer an diesen Tag. Vierten, 7 Tage lang soll kein Sauerteig bei euch sein. Das Fleisch vom ersten Abend darf nicht bis zum Morgen bleiben. Fünfter, feiert das Passafest nicht in euren Städten. Sechster, feiert es an dem Ort, den Gott wählt. Schlachtet das Opfer am Abend, wenn die Sonne untergeht. Das war die Zeit, als ihr Ägypten verließt. Siebter, kocht und esst es dort. Am nächsten Morgen geht ihr nach Hause. Achter, ist 6 Tage lang ungesäuertes Brot. Der 7. Tag ist ein Fest für Gott. An diesem Tag arbeitet ihr nicht. 9. zählt 7 Wochen. Beginnt, wenn ihr das Getreide erntet. 10. dann feiert das Wochenfest für Gott. Gebt Geschenke, so viel Gott euch gesegnet hat. 11. seid fröhlich vor Gott. Ihr, eure Kinder, eure Diener. Auch die Leviten, Fremden, Waisen und Witwen. Das ist an dem Ort, den Gott wählt. 12. denkt daran, ihr wart Sklaven in Ägypten. Haltet diese Regeln ein. 13. feiert das Laubhüttenfest 7 Tage lang. Das ist nach der Ernte. 14. seid fröhlich bei diesem Fest. Ihr, eure Kinder, eure Diener. Auch die Leviten, Fremden, Waisen und Witwen. 15. feiert 7 Tage lang für Gott. Das ist an dem Ort, den Gott wählt. Gott wird euch segnen. Seid sehr fröhlich. 16. Alle Männer sollen 3-mal im Jahr vor Gott kommen. Das ist an dem Ort, den er wählt. Zu den Festen, ungesäuerte Brote, Wochenfest, Laubhüttenfest. Kommt nicht mit leeren Händen. 17. Jeder soll etwas mitbringen. Gebt, wie Gott euch gesegnet hat. 18. Setzt Richter und Beamte in euren Städten ein. Sie sollen das Volk gerecht richten. 19. Verdreht das Recht nicht. Seid nicht parteiisch. Nehmt keine Geschenke an. Geschenke machen kluge Leute blind. Sie machen das Recht falsch. 20. Sucht nur das Recht. Dann könnt ihr in dem Land leben. Gott gibt euch dieses Land. 21. Pflanzt keinen heiligen Baum. Er soll nicht neben Gottes Altar stehen. 22. Stellt keinen Gedenkstein auf. Gott hasst solche Steine.